Einen schönen guten Abend hier bei Sachzwang FM. Heute Substrat des Menschen zur Dialektik des Körpers. Geburt und Tod und Trauma zur Unhintergehbarkeit des Kreatürlichen. Das abgründige Thema mag nicht alle Menschen interessieren. Und doch geht es alle an, denn wer wird nicht eines Tages sterben? Wer wurde nicht geboren? Zwei Beiträge zu dieser Thematik. In der ersten Stunde Thesen zu Materialismus und Tod. Von Le Madeleine aus dem Jahr 2012. Und als zweites dann aus dem Jahr 2016 ein Beitrag von Katharina Klingern und Paulette Gensler. Das Wundmal der Wirklichkeit zur Verleugnung der ersten Natur. Tod ist der plumpeste, geistfernste und dabei unwiderlegliche Einspruch gegen den Idealismus. Er stellt den Vorrang der Materie über den Geist schlagend unter Beweis. Denken, das sich erhebt über das, was bloß ist, zerspellt an der unüberwindlichen Hürde dessen, was das denkende Subjekt selbst auf bloßes Material, reine, mit sich identische Empirie reduziert. Aus dem Sterben müssen führt kein Gedanke heraus. Und doch bliebe der Tod stumm, bedeutungslos, nähme nicht das Denken sich seiner an. Das Tier, das sein eigenes Ende nicht zu antizipieren vermag, vermag auch nicht, um sich zu fürchten. In dem Maße, wie der Tod zu seiner natürlichen Existenz gehört, bleibt er ihm auch äußerlich. Sterben ist daher etwas wesentlich Materielles und Immaterielles zugleich. Der Tod, der über den Geist triumphiert, nötigt zur Reflexion darauf, was das ist, was da zu Ende geht. Welcher Überschuss über den bloß seienden Körper verschwindet, wenn dieser als Toter übrig bleibt. Das aporetische Verhältnis von Denken und Tod drückt sich bereits in der von Adorno beobachteten Unmöglichkeit aus, den Tod sprachlich sinnvoll zu fassen. Der Begriff des Todes, also des reinen Nichts, muss sich, weil ein Begriff doch immer ein Begriff von etwas ist, selbst überschlagen. Der Versuch etwa, menschliche Nicht-Existenz zu benennen, beschwört unweigerlich die vernichtete Existenz wieder herauf. Anders ausgedrückt, wer sagt, er ist tot, setzt genau das Subjekt als weiter gegenwärtig voraus, das doch vergangen sein soll. Gleiches gilt für das Sterben. Das Verb benennt im Aktiv, was in Wirklichkeit das Erlöschen jedweder Aktivität ist. Nur im Nachhinein, wenn der Moment des aus dem Leben Scheidens vorüber ist, lässt sich sagen, jemand ist gestorben. Die Vollendung der Tätigkeit des Sterbens, von der niemand sagen kann, wann sie eingesetzt haben soll. Ob im flüchtigen Moment des letzten Atemzuges oder mit dem Zeitpunkt der Geburt. So trübe aber der Anfang, so klar und unabweisbar das Ergebnis. Musik. Der Tod ist in diesem Sinne das ultimative Modell dessen, über das nur dialektisch zugleich und undialektisch zu denken ist. Als Quell funkelnder Paradoxa, die angesichts ihres Gegenstands, des Todes, zugleich gänzlich unangemessen erscheinen. Nichts ist ja eindeutiger und eindeutig furchtbarer als der Tod. Wenn sich über den Tod an sich, streng genommen, kaum sinnvoll reden lässt, dann doch über den gesellschaftlich Bestimmten. In dessen Gewalt enthüllt sich die der Herrschaft. Weil der Tod nicht zu ändern ist, wird er seit Anbeginn als Nötigung erfahren. In der Regel als Nötigung zur Sinnstiftung, von den primitiven Riten bis zu den ausgefeilten Heideggerismen. Menschliche Ohnmacht kulminiert im Ausgeliefertsein an den Tod. Um sie zu ertragen, muss das Sterben, die vollendete Negation von Geist und Sinnlichkeit, selber zu einem Positiven werden. Was ist, wie es ist, und sei es das Nichts, muss auch so sein. Dass der Tod nicht zu begreifen ist, soll nicht ihren Widerspruchsgeist wecken, sondern die Menschen in Ehrfurcht erschaudern lassen. Und je fremder ihnen die gesellschaftliche Ordnung wird, desto mehr suchen sie halt beim Immergleichen. Heideggers Verklärung des einfachen, bäuerlichen, kaum individuierten Lebens findet ganz folgerichtig in der Verkehrung des denkbar Banalsten, der Unausweichlichkeit des Todes, zum Ausdruck des unergründlich Tiefen ihre Krönung. Sterben verführt als Urbild der Schwäche des Geistes zur Mystifikation des Übermächtigen als Schicksalhaftem. Wie Aries in seinen Untersuchungen über die Geschichte des Todes zeigt, wurde im Mittelalter am Tod vor allem gefürchtet, dass er einen ereilen könne, ohne dass man Zeit gehabt hätte, ihm durch Beichte und Sterbesakramente das Placet zu erteilen. Die zunehmende Individualisierung machte den Tod erst zu der Privatangelegenheit, wie wir sie heute kennen. Und die Sorge um den Tod des anderen, die Furcht davor, die zu verlieren, die man liebt, trat spätestens seit dem 19. Jahrhundert an die Stelle der rituellen Einbettung der eigenen Sterblichkeit. Siechtum und Verfall sind Momente von Schwäche, die niemanden etwas angehen. Unterm Kapital stirbt jeder für sich allein. Kulturkritiker erkennen in dieser zunehmenden Verdrängung des Todes gerne ein Verfallssymptom. Früher sei man mit dem Tod und damit auch mit dem Leben viel selbstverständlicher, ja bewusster umgegangen. In Wahrheit dürfte es umgekehrt sein. Den Tod zu verstecken, heißt zumindest eine Ahnung von seiner Hässlichkeit zu haben. Während die öffentliche Akzeptanz des Todes in vorbürgerlichen Zeiten darauf verweist, als wie unbedeutend noch die Individuen im Vergleich zum Kollektiv erfahren wurden. Und wie wenig daher der Tod als Skandal ins Bewusstsein zu treten vermochte. Der Wunsch nach einem individuellen Tod, ob glücklich geborgen im Kreis der Lieben oder für die gute Sache auf der Barrikade, einem Tod also, der das Leben als individuell Gelebtes beglaubigt, ist daher stets zweischneidig. So unerträglich die Aussicht ist, als bloß weiterer Fall für die Bürokratie in den Tod zu gehen, so wenig ist sie durch Bilder von geglücktem Sterben zu bannen. Zu verändern ist das Leben nicht von seinem Ende her. Jeder Versuch dazu produziert nur im Zweifelsfall mörderischen Todeskitsch. Gegen die Angst vorm anonymen Sterben hilft nur, die Bedingungen zu schaffen, ein weniger anonymes Leben zu führen. Nur in diesem Sinne kann auch die Reflexion darauf, wie man sterben möchte, dazu beitragen. Als Reflexion darauf, was vom Totenbett aus betrachtet, dem Leben Bedeutung verliehen haben wird. Freilich nicht im Sinne einer Leistungsbilanz, die den Schmerz am Ende aufzuwiegen vermöchte, sondern im Bewusstsein der eigenen Fragilität als eine Gelegenheit zum Innehalten und Atemholen. Der Tod, der immer unvermittelter Bruch ist, nie gleitender Übergang, konstituiert erst die Zeit als eine qualitative, die ein Vorher und ein Nachher kennt. Den Unterschied von Spiel und Ernstfall. Was für immer verschwinden kann, gewinnt die Kostbarkeit des Einmaligen und Unwiederbringlichen. So verliert der Tod den Dingen wie den Menschen Gewicht, nur eben auch im Sinne einer Last, die auf den Schultern liegt. Unter herrschenden Bedingungen unterstreicht die Antizipation der eigenen Endlichkeit in der Regel daher nur den allgegenwärtigen Zeitdruck, das nagende Gefühl, was alles noch zu leisten wäre. Gerade weil sie ohnehin stets dazu angehalten sind, etwas aus sich zu machen, bleibt den Menschen von ihrer rastlosen Aktivität am Ende so herzlich wenig übrig. Der Tod erscheint dann nur als eine weitere, die allerletzte Deadline, die nichts als das eigene Versagen an den Ansprüchen des Lebens enthüllt. In vorbürgerlichen Zeiten erschien noch jedes Leid, gleich ob Hungersnot oder plündernde Eroberer, dem Tod nachgebildet, als unvermeidliche Naturtatsache, die genauso demutsvoll hinzunehmen war, wie der Wechsel der Jahreszeiten. Wenn jedes zweite Kind noch während der Kindheit stirbt, lernt man nicht zu viel fürs Leben zu erhoffen. Unterm Kapital aber wird das Verhältnis zur Natur selbst zur geschichtlichen Tat. Damit kehrt sich auch die Perspektive auf den Tod um. Die Abschaffbarkeit von Mangel und Elend erhält grell das Willkürhafte auch des Sterbens. Was aber als Erfahrung die Widerstandskraft des Subjekts stärken könnte, verstärkt tatsächlich vielmehr dessen Schicksalsverfallenheit. Während die Lebenserwartung im Zuge des technischen Fortschritts stetig weiter steigt, wirkt jeder Tod mehr und mehr wie ein Unglücksfall, der bei größerer Anstrengung und besserer Vorsorge sich hätte verhindern lassen. Dass das dennoch nicht geschieht, dass stattdessen, obwohl keine Naturnot mehr ihren mörderischen Zwang ausüben müsste, Menschen weiterhin verhungern, Kriege weiterhin geführt und Naturkatastrophen, weil Schutzmaßnahmen für alle zu teuer sind, weiterhin ihren Blutzoll fordern, unterstreicht gerade die Ohnmacht des Einzelnen. Statt die Angst zu vermindern, wird sie durch den gesellschaftlichen Zusammenhang noch potenziert, der sich zum Herrn über Leben und Tod macht. In der staatlichen Monopolisierung tödlicher Gewalt verbündet sich die erste mit der zweiten Natur. Du schuldest nicht dem Leben, sondern der Gemeinschaft einen Tod. Das sei es durch Krieg, sei es durch den sozialhygienischen Betreuungs- und Dienstleistungsapparat enteignete Sterben, wird einmal in den Dienst genommen, den Individuen zugleich als Aufgabe zurückübertragen. Komplementär zum potenzierten Zwang entsteht ein scheinhaftes Selbstbewusstsein, über den Tod aus eigenem Machtvollkommen zu gebieten. Das heißt, vermittels von Patientenverfügungen und selbstbestimmtem Sterben noch das Heteronomste subjektivieren zu können. Folgt aus dem Zurückdrängen der unmittelbaren Naturschranken, dass wir alle im Grunde eines unnatürlichen Todes stürben, ruft es den magischen Glauben wieder wach, es könne der Tod nur selbst verschuldet sein. Der einstige Glaube, ein Verstorbener habe durch verbotene Taten den tödlichen Fluch böser Geister auf sich gezogen, kehrt heute in der Verpflichtung wieder, mit strengem Regiment dafür Sorge zu tragen, Verfallsfaktoren vom Körper abzuhalten. Neidische Häme gilt dem Lebemann, der sich für seine Exzesse zu Recht die Leberzirrhose eingehandelt habe, aber auch dem Workaholic, der seine gehobene Gehaltsklasse mit frühem Herzinfarkt bezahlt, statt dem Imperativ der Gesundheit Folge zu leisten und sich um die angemessene Dosis Workout und Wellness zu kümmern. Was historisch, nachdem die Differenz von Tod und Leben überhaupt einmal begriffen worden war, sich mühsam erst durchsetzte, die Unterscheidung von natürlichem und unnatürlichem Tod, wird als Erkenntnisfortschritt unterm Kapital wieder kassiert. Nur aber im Wissen, dass der Leib unweigerlich verfällt, dass also die leidende Kreatur unweigerlich der Solidarität bedarf, schlägt der Fortschritt in der Verminderung der Mortalität, sei es nun mit Hilfe der Medizin, durch die Verbesserung lebensfeindlicher sozialer Bedingungen oder durch eine individuelle gesunde Lebensführung, den Einzelnen wirklich zum Segen an. Sich in seiner Haut so weit wie möglich sicher fühlen zu können, ist Voraussetzung für die Entwicklung von Individualität. Im falschen gesellschaftlichen Zusammenhang aber erfahren die Menschen noch das potenziell Segensreiche als Zwang. Was die Last der dauernden Selbsterhaltung von ihnen nehmen könnte, verewigt sie vielmehr. Nicht als Selbstzweck, sondern als Arbeitskraftbehälter gesetzt, müssen sie sich zu sich wie einer Maschine verhalten, deren Verschleiß auf mangelhafte Pflege verweist. Mit der kapitalen Allmachtsfantasie des Leibes als potenziellem Perpetuum mobile ist nicht nur die qualitative Differenz von natürlichem und unnatürlichem, sondern auch von Leben und Tod überhaupt in Frage gestellt. Indem die medizinische Durchmusterung des Körpers die Distanz des Lebens zum Tode hinabsetzt, wird auch dessen Feststellung zunehmend weniger evident. Sie gerät in immer mehr Fällen zu einer Frage der Definition und damit der Entscheidungsbefugnis. Wer etwa in Großbritannien juristisch als hirntot gelten würde und somit als Organspender in Frage käme, täte das bei exakt gleicher Diagnose in Deutschland oder den USA noch lange nicht. In Großbritannien etwa gilt schon als tot, wer unter dem sogenannten Locked-in-Syndrom leidet, bei dem mindestens Teile des Bewusstseins, unter anderem das Schmerzempfinden, intakt bleiben, aber keine Kontrolle über den Körper mehr ausüben können. Dennoch findet die Organentnahme ohne Betäubung statt. Die Patientin ist ja tot. Auch die Debatten darüber, wie viel man Alten, die nicht mehr arbeiten können, noch an medizinischer Betreuung bewilligen mag, und die Auseinandersetzungen um aktive Sterbehilfe stehen für den souveränen Zugriff aufs Sterben. Und zwar in doppelter Hinsicht. So wird es rechtlich stets einfacher, ein Leben zu beenden, obwohl schlichtweg niemand wissen kann, wie viel, wie es im buchhalterischen Jargon heißt, der Betroffene noch davon hat. Beziehungsweise ob nicht, im Falle des Wachkomas etwa, durchaus noch die Möglichkeit späteren Erwachens bestehen würde. Umgekehrt kann es genauso passieren, dass Menschen fortgesetzt nur darum mit lebenserhaltenden Maßnahmen gequält werden, weil es unter Ärzten leicht als narzisstische Kränkung ihres Allmachtsanspruchs gilt, wenn ein Patient sich ihren Mühen widersetzt und einfach wegstirbt. Die Panik vor der Abhängigkeit von den Apparaten, überhaupt das Phantasma, körperlicher Verfall sei ein stets vermeidbarer Defekt, ist die letzte Stufe des bürgerlich-patriarchalen Autonomiewahns. Verleugnung und Vollstreckung des Sterbens als Inbegriff von Einsamkeit. Dazu gehört im Übrigen auch die Tendenz zur anonymen Bestattung, in deutschen Städten schon die häufigste Form der Beerdigung. Keine Verpflichtung der Verwandtschaft auf Gedenken und Grabpflege mehr, sondern ökonomisches Haushalten über den Tod hinaus. Das Verschwinden der Individuen im anonymen Grab zeigt den Umschlag der absoluten Souveränität in Nihilismus an. Das Ich ist ein Nichts, denn wo es nichts als souverän ist, kann von ihm auch nichts bleiben, wenn diese Souveränität mit Tod, Sterben und Abhängigkeit untergeht. Und weil es so anstrengend ist, alles im Griff zu haben, erscheint eben dieses Nichts schließlich auch als Entlastung. in der bürgerlichen Gesellschaft werden die Menschen vom Tod auf dreifache Weise affiziert. Er produziert Angst, macht gleichgültig und bietet einen Fluchtpunkt. Die Todesangst sichert den Gehorsam nach außen und liefert zugleich die psychische Energie, die es braucht, die Herrschaft nach innen zu verlängern, also die unberechenbare Triebhaftigkeit unter Kontrolle zu bekommen. Die ständige, ausgesprochene oder unausgesprochene Drohung mit dem Tod aber sorgt zugleich für Abstumpfung. Und zwar eine, die von derjenigen qualitativ deutlich verschieden ist, wie sie geherrscht haben mag, als Kinder noch wie selbstverständlich unterm Galgen spielten. Der Tod als Massenartikel erzwingt Gleichgültigkeit, denn man kann zwar um Einzelne trauern, nicht aber um die Zahllosen, von deren Tod man in den Geschichtsbüchern und Nachrichtensendungen erfährt. Die mediale Repräsentation verleiht ihnen vielmehr etwas Unwirkliches, als seien die Leichen in der Dokumentation gar nicht so ganz von denen im Horrorfilm zu unterscheiden. Wenn nicht gar das Anschauen von Horrorfilmen manchmal den verzweifelten Versuch darstellt, im Angesicht des Todes überhaupt noch jene Affekte zu verspüren, die sich bei den wirklichen Katastrophen längst nicht mehr einstellen. Sich durch sie erschüttern zu lassen, macht auf Dauer lebensuntüchtig. Um im Kapitalismus voranzukommen, braucht es die Fähigkeit, ungerührt über Leichen gehen zu können. Nur entpuppt sich das Vorankommen regelmäßig als ein bloßes Auf der Stelle treten, als mal mehr, mal minder komfortables Vegetieren. Im Namen des Fortschritts hat der Kapitalismus einmal den Ausbruch aus den statischen, feudalen Verhältnissen propagiert. Aber die Verheißung des Neuen, qualitativ Anderen, dementiert sich im immer gleichen Zyklus aus Birth, School, Work, Death. Am Ende verspricht ausgerechnet das Monotonste, der Tod, dem in den Routinen des kapitalen Alltags gefangenen Subjekt den Thrill des Neuen, des Ausbruchs aus der unendlichen Langeweile. Das sehnsuchtsvolle Warten auf den Tod ist der Affekt einer Gesellschaft ohne Zukunft, des verallgemeinerten Altersheims, in dem man mit endlosen Abwechslungen die Zeit totschlagen muss, um ihren unbarmherzigen Lauf nicht mehr zu verspüren. Anders als vor 100 Jahren leben die Metropolenbewohner weit übers Rentenalter hinaus. Um alle produktive Potenz gebracht, erhalten sie ihren Körper zurück, um ganz allein über ihn zu verfügen. Nur wissen sie in der Regel nichts mehr mit ihm anzufangen. Ein Heer an Spezialisten muss daher dafür sorgen, ihnen das Gnadenbrot so schmackhaft wie möglich zu machen. Und wie ihnen geht es den vielen, die noch in Lohn und Brot stehen, aber abends und am Wochenende ihr entleertes Selbst genießen sollen, ohne zu wissen wie. Jeder Feierabend hat einen Moment von Rentnerdasein. Und so sieht er dann auch aus. Das Bild der zyklischen, geschichtslosen Zeit ist dem agrarischen Hintergrund vorbürgerlicher Gesellschaften gemäß dem ewigen Wechsel der Jahreszeiten abgeschaut. In ihm fungiert der Tod als Siegel, ein Ende, das einen neuen Anfang bedeutet. Noch die narzisstische Lösung der monotheistischen Religionen vom ewigen Leben im Jenseits zehrt von der Vorstellung, dass das Sterben nur der Übergang sei, weil das, was stirbt, nicht von Bedeutung ist. Indem das Kapital Natur in menschliche Geschichte transformiert, löst es auch den Tod aus jenem mythischen Zusammenhang von Vergänglichkeit und Ewigkeit, weswegen das jenseitige Heilsversprechen brüchig wird. Ein Gott, der das Sterben gestattet, kann kein Gütiger mehr sein. Er erscheint vielmehr als sadistischer Voyeur eines Willkürspektakels. Insofern es aber zur zweiten Natur gerinnt, setzt das Kapital auch den Mythos nicht einfach außer Kraft, sondern transformiert ihn in die endlose Verwertung im Modus Geld, Ware, mehr Geld. Das Phantasma der unvergänglichen Seele, wie sie nach Abzug aller konkreten, leibhaftigen Qualitäten vom Menschen übrig bleibe, geht ein in die Realabstraktion des Werts als reiner Quantität, dessen Maß und ziellose Bewegung den Menschen das ewige Leben abnimmt. Die Subjekte partizipieren am Kapitalmythos durchs Erbrecht. Der Leib stirbt, aber das Eigentum bleibt bestehen. Die Lehre der Vergängnis wird gebannt durch den Besitz, den das Ich hinterlässt. Freilich werden die Subjekte damit nicht auf ewig glücklich. Als das, was nach dem Tod übrig bleibt, als dinglicher Rest des Subjekts also, hat jedes Erbe etwas von einem Totenkopf. Die Reichtümer, die über Generationen in der Familie bleiben, Schlösser und Schätze vor allem, bilden nicht zufällig Kristallisationspunkte des Spuks. Jedes alte, mit alten Möbeln und schwerem Plüsch ausstaffierte Haus wirkt immer auch ein bisschen wie eine Gruft. Gespenstisch an ihnen ist gerade ihr Festes, die Weigerung in die Zirkulation, den Lebensprozess der Gesellschaft ein- und dort unterzugehen. So halten sie in zahllosen Legenden auch ihre verstorbenen Besitzer davon ab, zur ewigen Ruhe zu kommen. Weil diese zu Lebzeiten versäumten, ihren Besitz produktiv zu machen, bleiben sie zur Strafe ewig an ihn gefesselt. Die Gruseligkeit alles Alten, das aus der Geschichte herausragt, sich nicht in ihr verflüssigt hat, aber wäre gerade aus dem Freudschen Begriff des Unheimlichen zu entwickeln. Als Wiederkehr einer heimlichen Sehnsucht, verschobenen Größenfantasie, dem Wunsch als Lebloses den eigenen Untergang zu überleben. Unterm Kapital, so hat Adorno in seinem Aphorismus Novissimum Organum ausgeführt, steigt nicht nur der Anteil des konstanten Kapitals gegenüber der lebendigen Arbeit, was Marx als zunehmend organische Zusammensetzung des Kapitals bezeichnet hat, sondern es gibt auch eine zunehmend organische Zusammensetzung der Menschen. Selbst das, was in ihnen noch nicht in Technik aufgeht, wird zum Schmiermittel. In den Subjekten erhöht sich der Anteil dessen, was Werkzeug, dinglich, Produktionsmittel ist, und zwar bis in die spontansten und emotionalen Regungen hinein. Mit Wolfgang Porz' Worten: Von Menschen, die darauf abgerichtet sind, sich während des ernsten Teils des Tages komplett absurd gewordene Produktionsverhältnisse gefallen zu lassen, ist nicht zu erwarten, dass sie nach Feierabend plötzlich lebendig werden. Dass ihre Arbeitskraft Ware ist, beeinflusst die Menschen nicht nur von außen, sondern der gesellschaftliche Prozess konstituiert ihr Inneres. Selbsterhaltung annulliert Leben an der Subjektivität. Anpassung an die zweite Natur heißt Anpassung ans Tote. Unterm a priori der Verkäuflichkeit hat das Lebendige als Lebendiges sich selber zum Ding gemacht. Dabei werden Lebendiges und tote Dinge einander angeähnelt. Volkmar Sigusch hat viele Beispiele dafür aufgeführt, wie die Verdinglichung von Lebendigem und Verlebendigung von Totem Hand in Hand gehen. Gerade die Sorge um die Pflege des Leibs, der Kult der Körperlichkeit, ist Ausdruck subjektiver Totenstarre. Wenig fehlt, und man könnte die, welche im Beweis ihrer quicken Lebendigkeit und strotzenden Kraft aufgehen, für präparierte Leichen halten, denen man die Nachricht von ihrem nicht ganz gelungenen Ableben aus bevölkerungspolitischen Rücksichten vorenthielt. Auf dem Grunde der herrschenden Gesundheit liegt der Tod. Diese Anähnelung treibt zu mörderischer Konsequenz, wenn das, was lebendig erscheint, dem Toten und Dinghaften eingepasst werden soll. Verkauf der wahre Arbeitskraft heißt, alle im emphatischen Sinne menschlichen Potenzen, Spontaneität, Sinnlichkeit, Freiheit, dem Kapital als dessen eigene Qualitäten zu inkorporieren. Selbst wo die Subjekte davon bequem leben können, tun sie es nicht aus eigener Kraft, sondern dank der Gnade jener fremden Macht, zu der ihr eigener, ihnen entzogener gesellschaftlicher Zusammenhang geworden ist. Der Begriff der Ausbeutung meint nicht bloß physische Verelendung. Er zielt, wie Port schreibt, auf die Enteignung der Fähigkeit, Geschichte zu schreiben. Als ungeheure Warensammlung ist der stoffliche Reichtum, den die Menschen angehäuft haben, von ihnen zugleich getrennt, der Aneignung im sinnlichen Genuss entzogen. Was auch immer sie produzieren es nicht zum Zwecke eines menschenwürdigen und, das hieße, vom Zwang der Plackerei befreiten Lebens, sondern um weiter produzieren, ihr Dasein im Dienste der Akkumulation fristen zu können. Als variables Kapital, bloßes Durchgangsstadium der Verwertung, hat dieses Dasein kein Telos außerhalb seiner selbst. Die Verausgabung von Hirn, Muskel, Nerven um der Verausgabung willen findet im Tod ihren krönenden Abschluss. Die Japaner haben dafür einen eigenen Begriff geprägt: Karoshi. Unter dem Diktat des Tauschwerts büßen die Dinge, auf Mittel des bloßen Überlebens reduziert, ihre Qualitäten ein. Nichts ist nützlich als das, was es ist, sondern nur darin, dass es vernutzt, das heißt verwertet werden kann. Und daran geht die Nützlichkeit zu Schanden. Was zu nichts anderem gut zu sein scheint als zum Tausch, kann genauso gut weggeworfen werden. Eben dieses Schicksal ereilt auch die verdinglichte Individualität. Mit dem Verfall des Gebrauchswerts verfällt die Objektivität, an der das Subjekt sich bilden kann. Es wird selbst austauschbar und überflüssig. Weder hat es die Kraft, sich die Welt anzueignen, noch ist diese als die gleichgültige Welt des Kapitals menschlichen Zwecken zugänglich. Sie erscheint überall so fremd, undurchdringlich und hoffnungslos, wie sie es empirisch in den Wastelands der Wertverwertung schon geworden ist. Leben, das seine Einheit an der Veräußerung von Subjektivität hätte, an der Antizipation von Möglichem und dem Eingedenken des Vergangenen, löst sich damit auf in eine unendliche Folge diskontinuierlicher Zuckungen, bedingter Reflexe. Unter diesen Bedingungen bedeutet zeitliche Dauer die Vernichtung von Zeit und Stofflichkeit selbst. Marx bestimmt die Zeit des Kapitals idealiter als Nullzeit und bringt damit die destruktive Dialektik des kapitalen Fortschritts auf den Begriff. Was die Grundlage eines Begriffs qualitativer Zeit hätte bilden können, die Verringerung menschlicher Mühsal, entpuppt sich als bloßes Nullsummenspiel. Das Kapital ist selbst der prozessierende Widerspruch dadurch, dass es die Arbeitszeit auf ein Minimum zu reduzieren strebt, während es andererseits die Arbeitszeit als einziges Maß und Quelle des Reichtums setzt. Es vermindert die Arbeitszeit daher in der Form der notwendigen, um sie zu vermehren, in der Form der überflüssigen. Setzt daher die Überflüssige in wachsendem Maß als Bedingung für die Notwendige. Der Fortschritt ist wie nie gewesen. Das gleiche Spiel geht von vorne los. drastischster Ausdruck davon, dass in einer entqualifizierten, gleichgültig gewordenen Welt auch die Subjekte überflüssig werden, ist die Leichtigkeit, mit der in der jüngeren Geschichte die Arbeitslager in Vernichtungslager übergehen konnten. Wo Arbeit keiner außer ihr liegenden Notwendigkeit gehorcht, nicht mehr der Aneignung der Natur dient, sondern bloß der Beschäftigung um ihrer selbst willen, schlägt sie um in Zerstörung. So willkürlich, wie sie gewährt wird, kann sie nicht nur wieder entzogen werden, sondern auch aus ihrer eigenen Logik zum Instrument von Folter und Tod werden. Im Spätkapitalismus aber ist tendenziell jeder Arbeitsplatz ein Gnadenakt der Herrschaft und damit zugleich eine Drohung. Insoweit das Kapital produktive Zerstörung ist, Herrschaft der Toten über die lebendige Arbeit, sind die ungeheuren Leichenberge des 20. Jahrhunderts dessen genaues Signum. Fluchtpunkt bloßer Selbsterhaltung des auf Überleben reduzierten Daseins und damit der Verdinglichung des Lebendigen ist Vernichtung. Die Konzentrationslager waren für deren Betreiber ein alltägliches Geschäft, nicht Exzess, der immer irgendwann ein Ende hat. Das deutsche Projekt der totalen Vernichtung der Jüdinnen und Juden zielte nicht darauf, einem oder vielen Leben ein Ende zu setzen, ein Akt, der darauf verweisen würde, dass in dem toten Körper Leben war, sondern die logische Vernichtung des Unterschieds von Leben und Tod. Wolfgang Port zitiert aus den Tagebucheinträgen von Hannah Levi Haas: Keiner ist imstande, einem anderen zu helfen. Die Leichen bleiben auf den Betten liegen, neben den Lebenden oder Halbtoten. Lebende und Tote, alles vermischt. Es gibt keine Grenzen zwischen den einen und den anderen, fast keinen Unterschied. Und er kommentiert: Wenn Hannah Levi Haas schreibt, dass man im KZ die Lebenden und die Toten verwechselt, so heißt dies nicht, dass die Lebenden und die Toten sich bloß zum Verwechseln ähneln, sondern dass sie wirklich verwechselt worden sind. Im KZ war der Tod kein abrupter Einschnitt, sondern eine Angelegenheit von zeitlicher Dauer. Diese Dauer wiederum stiftet Verhältnisse, Beziehungen, Regelmäßigkeiten, die wir Ordnung, Normalität oder Alltag nennen. Weil der Tod nicht beherrschbar ist, sprachlich nicht, psychisch nicht und sachlich ohnehin nicht, hat er immer schon die Tendenz zur Unterwerfung unter seinen ewigen Vollzug befördert. Die Machtmittel aber, die das Kapital akkumuliert hat, verleihen diesem Drang seine neue Qualität. Der nationalsozialistische Todeskult fühlt sich in die Bewegung des automatischen Subjekts ein, in den maß- und ziellosen Vollzug des losgelösten Allgemeinen, das übers Ephemere, bloß Vergängliche, triumphiert und sich dabei durch Mortifikation am Leben hält. In der reinen Identität mit dem reinen Nichts tilgt das herrschsüchtige Subjekt das, was sich ihm entzieht, die irreduzible Eigenheit der Objekte. Indem es alle Spannungen, alle Ambivalenzen beseitigen will, vollstreckt es den Telos des Todestriebs. Aber damit produziert es zugleich nur immer wieder neue, unaushaltbarere, Terry Eagleton bringt es in seiner Schrift After Theory auf den Punkt. Die totalitären Bewegungen, die das Werk der wahren Form, die Reduktion der chaotischen, vieldeutigen Gegenständlichkeit auf reine, entqualifizierte Materie, sich zu eigen machen, betreiben mit ihren todessehnsüchtigen Kulten einen Abwehrzauber gegen genau das, was sie feiern. In den Symbolen und Riten der Faschisten kulminiert das doppeldeutige Verhältnis der Bürger zum Tod. Was sie als ultimative Kontingenz, unbeherrschbare Natur fürchten, wie alles, was sich ihrem Zugriff entzieht, verklären sie zugleich als Widerpart des amorphen Gewusels des Daseins, als Ende aller Widersprüche. Im Namen, den die Nationalsozialisten ihrem Staat gaben, tausendjähriges Reich, spiegelt sich beides wider, das Phantasma der Ewigkeit und die Versteinerung des Lebens selbst. Die menschlichen Ornamente der Leni Riefenstahl, die Kraft, Wille und das reine, unvermittelte Leben feiert, indem sie alles Lebendige zum Bild seiner selbst erstarren lässt, sind präzisester Ausdruck dieser Ambivalenz, die aus dem Wunsch nach Austilgung aller Ambivalenzen entsteht. An dem, was Riefenstahls Filmen oder Arno Breckers Bildhauerwerkstatt entspringt, muss, weil es selber bar jeder Individualität ist, auch jede individuelle Begierde abprallen. Die in pseudoklassizistische Posen gebannten Nackedeis sind alles andere als erotisch. Das ist kein Zufall. Denn zu den Spannungen, die stillgestellt werden sollen, gehört zuvörderst die des Geschlechts. Wer nackt ist, hat auch nichts mehr zu verbergen. Aus der Vieldeutigkeit des Trieblebens flüchtet der völkische Kitsch in die vorgebliche Reinheit des Natürlichen. Mit der Vieldeutigkeit des Trieblebens freilich wird exakt jene Kraft stillgestellt, die von den archaischen Fruchtbarkeitsriten bis zur spätbürgerlichen Dekadenz es erlaubte, Angst, gerade auch die Angst vor dem Tod, in Lust zu transformieren. Als würden die Menschen, mit den Deutschen als Avantgarde, das Vertrauen darin verloren haben, in Form der Sexualität dem Tod die Stirn bieten zu können und stattdessen die Geschlechtlichkeit selbst als die tödliche Drohung empfinden. Auch Sexualität ist ja Anverwandlung des Sterbens, die Verschwendung des Selbst, die Hingabe bis zur Petite Mort. Das Glück, aus dem eigenen Dasein heraustreten zu können und doch weiterzuleben. Das Wunder, die eigenen Totenglocken zu hören. Den Preis dafür zahlten in der falschen Gesellschaft seit jeher die Frauen, denen die enge Verbindung zum Tod zugeschrieben wurde. Wer sich gehen lässt im Akt, um das Sterben zu üben, ist der Mann, die Frau sein Objekt und die Versumpfung, Erschlaffung, der Untergang im anderen Geschlecht sein Risiko. Das Medusenhaupt, die metaphorisierte Vagina Dentata, ist Ausdruck eines Verhältnisses, das, weil es Glück nicht allen verspricht, niemanden ganz glücklich macht. Mit der im Spätkapitalismus sich anbahnenden falschen Aufhebung des Patriarchats gelingt es schließlich auch den Männern nicht mehr, das tödliche Risiko von sich auf die andere abzuwälzen. Die Angst, aus der Welt zu fallen, lässt die Hingabe im Orgasmus als bedrohlich erscheinen. Die Vergeschlechtlichung des Todes vergiftet Sterben wie Unsterblichkeit. Genau wie der Tod als vollendeter Narzissmus erscheint, als vollkommener Rückzug des Subjekts auf sich selber, wie es in Filmen die verzweifelte Wut der Helfer anzeigt, wenn der Verblutende nicht mehr auf ihre Bemühungen anspricht, so auch die Idee des ewigen Lebens, die Absage an jeden Mangel, jede Veränderung, das Imago ewiger Gleichheit mit sich selber. Denkbar, dass Subjektivität überhaupt, wenn sie auf sich und ihr Sein reflektiert, Narzissmus notwendig eignet, aufgeherrscht durch die Angst vor ihrem Ende. Sicher aber, dass im kulturellen Bilderreservoir sich dieser Narzissmus aus geschlechtlichen Stereotypen speist. Ewig und ewig vergeblich zu handeln, erscheint eindeutig als männlich, die selbstgenügsame, passive Schönheit als schöne Leiche hingegen ebenso eindeutig als weiblich besetzt. Dazu kommt, wenn das eigentliche Rätsel des Todes das Leben ist, dann, so will es die durch Natur nahegelegte Ideologie, verfügen die Frauen über dessen Lösung. Ihr Körper produziert einen Überschuss, in dem er weiterleben kann. Der Mann aber stirbt bloß. Genau deshalb muss das Kind, als das Seine reklamiert, ihm der eigene Name verpasst werden. Um zum Schöpfer aus eigener Macht zu werden, soll in dieser Aneignung des weiblichen Reproduktionsvermögens das eigentümliche Vermögen der Frau vergessen gemacht und das Mysterium von Begehren und Gebären von Männern handstreichartig gelöst werden. Doch weil Begehren und Gebären jeweils für sich und der Zusammenhang zwischen ihnen erst recht rätselhaft ist, auch für die Frauen, kann diese Okkupation, die zur Bestätigung des Phantasmas männlicher Autogenese dienen soll, nie gelingen und provoziert darum die Wut, am brutalsten in Genitalverstümmelungen an Frauen. Wenn sie schon gebären können, sollen sie wenigstens keine Lust empfinden. Als das Wesen, das politisch-ökonomisch schon immer nicht ganz von dieser Welt, nicht vollends vergesellschaftet war, ein ätherischer Körper, der nicht zur Arbeit disponiert ist, bleibt die Frau ebenso entindividualisiert wie entwertet. Ihr Anteil an der Reproduktion der Gattung gehört, wie Schwangerschaftsmaßregeln, ständiges Beobachten und Betatschen und der Paragraph 218 dokumentieren, allen. Der Dienst im Kindsbett ist der einzige Dienst an der Gemeinschaft, der aus Frauen Helden machen kann. Weil es dabei nicht auf die menschliche Individualität, sondern die kreatürliche Gefahr ankommt. Nach Valhalla kommen archaischem Glauben gemäß die abgeschlachteten Krieger und die beim Gebären Verbluteten. Die Rolle der Frau ist bis in die bürgerliche Zeit die des verschwindenden Vermittlers. Ob als treusorgende Mutter oder als Betthäschen. Vergesellschaftet wird sie vor allem in der Sphäre der Konsumtion, des Verzehrens des Mehrprodukts. Ihre Reproduktionstätigkeit aber geht in das, was sich erhält, den Wert, nicht ein. Das patriarchale Imago der Weiblichkeit als reine Erscheinung ohne Substanz, als gespenstische Verschleierung des Nichtseins, des Mangels, zeichnet diese als schon ihr Leben dem Totenreich zugehörig. Eurydike geht unverwandelt in die Unterwelt ein. Die Frau ist die Verführung zum Nichts, die ins Nichts zurückzustoßen ihr zukommt. Die schöne Leiche ist demgegenüber der schöne Schein ohne schreckliches Geheimnis, die entschleierte Wesenslosigkeit, Inbegriff mörderischer Vergeistigung. Dornröschen wach zu küssen, oder in der Disney-Verfilmung Schneewittchen, lässt wiederum den Mann zum Lebensspender der Frau werden. Erst der Tod gibt dem amorphen Dasein der Frau, wie sie es unterm Patriarchat führt, Form und Erfüllung. Stillgestellt und der Zeit entzogen, zeigt sich die Frau erst, wie im Märchen von Schneewittchen, als ganz liebens- und erinnernswert. Imagines der Schönheit sind stets vom Tod beflügelt. Sich in ein Bild, einen Namen zu verlieben, ist in Dramen und Legenden gängige männliche Praxis. Dass es die Frau vor den Fairnissen des Lebens zu bewahren gilt, schlägt um darin, sie vor dem Leben selber zu beschützen. In die Mortifikation des als unbeherrschbar geltenden weiblichen Leibs. Lieber ist der Mann ein Herr übers Nichts als ein Sklave der Weiblichkeit. Weil die Konsumption des Gebrauchswerts, wie Marx schreibt, aus der politischen Ökonomie herausfällt, erscheint auch die Reproduktionssphäre, auf welche die bürgerliche Gesellschaft die Frauen beschränkte, als eine des bloßen Verschwindens. So sehr waren sie mit dem flüchtigen, vergänglichen Konsumgut assoziiert, dass sie schließlich selbst als Luxusgut und Trophy Wife ein solches zu verkörpern schienen. Demgegenüber konnten die Männer durch ihre Teilhabe an der Produktion sich mit jener Ware identifizieren, die im Gebrauch nicht vergeht, sondern sich erhält. Mit jenem mystischen, nie versiegenden Quell menschlicher Produktivität namens Arbeitskraft. Beruht jedoch die phantasmatische Verknüpfung von Weiblichkeit und Sterblichkeit auf der geschlechtlichen Sphärentrennung, so muss sie mit dem Vordringen der Frauen in den Arbeitsmarkt in die Krise geraten. In der Tat könnte heute wohl niemand mehr so unbefangen den Tod als Frau zeichnen, wie es noch im Fin des Siècles üblich war. Ganz im Gegenteil. Inzwischen, so scheint es, triumphiert im Tod unwiderruflich die Geschlechtsblindheit des Kapitals. Niemals ist ein Körper geschlechtsloser, als wenn er zur Leiche geworden ist, zum bloßen Korpus, wie ihn die so beliebt gewordenen Gerichtsmediziner-Serien dem Fernsehpublikum gleich massenhaft vorführen. Und doch ist der Triumph trügerisch. So geschlechtsblind das Kapital sein mag, so wenig ist es weiterhin die bürgerliche Gesellschaft. Sie zehrt weiter von ihren mitgeschleppten und degradierten Imagos. Der Körper als totes, zu betatschendes und manipulierendes Rohmaterial vollendet die zum allgemeinen Schicksal gewordene Verdinglichung und Entfremdung des Leibes. Aber dieses allgemeine Schicksal bleibt weiterhin weiblich getönt. Denn die Verdinglichung ist Ergebnis eines historischen Wandels, in der die Trennung von Arbeiter und Arbeitskraft nach Marx das progressive Moment in der geschichtlichen Durchsetzung der Lohnarbeit zurückgenommen und stattdessen der ganze Mensch mit Haut und Haar, Muskeln, Hirn und Nerven in Beschlag genommen wird. In der Verdienstleistung der Produktionssphäre. Man könnte sie geschlechtlicher Stereotypie gemäß auch als Verweiblichung beschreiben. Statt dass die den Frauen zugeschriebenen Soft Skills, Einführungsgabe, Teamfähigkeit, kommunikative Kompetenz, einen Schutzwall gegen die Konkurrenz errichten und die Frau damit zum Gegenstand stempeln, um den es sich zu konkurrieren lohnt, mutieren die Soft Skills selbst zum Mittel der Konkurrenz. Das verwischt die einstmals klare Grenze zwischen produktiver Arbeit und unproduktiver Verausgabung. Urbild der Dienstleistung bleibt die Prostitution, die totale Identifikation von Ware und Warenhüter, von weiblicher Ohnmacht und weiblicher Verführungskraft. Zu Diensten sein heißt ausgehalten werden. Dadurch, dass heute auch die Männer statt einfach, ob unter Tage oder in der Studierstube, handfest zu schaffen, sich als Person einbringen müssen, erfahren sie die gleiche Heteronomie. Zurückgeworfen zu sein auf das Flüchtigste und Ungreifbarste, was sich veräußern lässt, die psychischen Qualitäten, macht das Selbstbewusstsein, in Gestalt der Arbeitskraft die sublime, unerschöpfliche Potenz des Kapitals leibhaftig zu verkörpern, prekär. Das lassen sie im Zweifelsfall die büßen, die ihnen den Tod nicht länger naturwüchsig abnehmen. Auch die Fernsehpathologen kommen eben doch nicht ohne Anklänge ans Bild der schönen Leiche aus. Inbegriff des ohnmächtigen, toten Körpers bleibt das geschändete Mädchen. Die Aufweichung der geschlechtlichen Dichotomisierung vollzieht sich nicht bloß in der Produktions-, sondern ebenso in der Reproduktionssphäre. Der technische Fortschritt unterminiert die imaginäres geschlechtlicher Schöpfungskraft, das Männliche der produktiven Arbeit ebenso wie das Weibliche der Reproduktionsfähigkeit. Ob in Gestalt von Vitaminpillen und Fertiggerichten oder von Brutkästen und In-vitro-Fertilisation erscheint Technik selbst als Lebensspenderin und damit analog zur Rolle der Frau auch als Todesbotin, als Nonne, die den Schicksalsfaden abschneidet. In der Kulturindustrie findet sich das weidlich ausgenutzt. Kein schlagenderes Bild für Endgültigkeit als die Anzeige des Herzfrequenzmessers, wenn er in einen geraden Strich übergeht. Ob es sich ums Telefon handelt, das im entscheidenden Moment, wenn der Killer schon vor der Tür steht, aussetzt, oder gerade im Gegenteil, um den Fernseher, der ungerührt am Tatort des Massakers weiterläuft. Das gespenstische Eigenleben der Maschinen wird zum Vexierbild für die Präsenz des Todes. Wiederum ist daraus keine Entgeschlechtlichung des Todes zu folgern. Es war ja gerade das Gespenstische, der männlichen Macht entzogene Eigenleben der Frau, die Tatsache, dass er seine Existenz einer anderen, der mütterlichen Instanz verdankt, was die Imagines von Leben und Tod als die von Sterben und Gebären geschlechtlich auflud. Ganz folgerichtig zeichnet Kulturindustrie von der verführerischen Maschinenfrau in Metropolis bis zur Borg-Königin in Star Trek die unheimlich gewordene Technik als weiblich. Mag auch die Wahrnehmung des Körpers als Maschine, die sorgsam gepflegt und bei Zeiten mit den korrekten Ersatzteilen erneuert, eigentlich ewig laufen könnte, ursprünglich eine männliche, auf Lametrie zurückgehende Fiktion gewesen sein. Die Exterritorialisierung des Todes als Betriebsunfall wird längst vorrangig am weiblichen Körper durchexerziert. An ihm wird dargeboten, was in Gestalt von Diäten, Schönheitsoperationen und ähnlicher Arbeit am Selbst ständige Instandhaltung wirklich heißt. Und er muss es erleiden, wenn der Tod dennoch nicht weichen will. Im Ressentiment gegen unnatürliche Busen- und Botox-Behandlung, welche das Gesicht, um den Männern zu gefallen, in ein starres, lebloses Antlitz verwandelt. Gerade in der verdinglichenden Gestalt der Technik, die mit dem Tod im Bunde zu sein scheint, könnten zugleich Möglichkeiten des Besseren beschlossen liegen. Über den erotischen Fetischismus, auch er ja eine Form der Mortifikation, schrieb Adorno einmal, gegen die Fetischisierung des Sexuellen helfe nur sexueller Fetischismus. Und das gilt für die Verdinglichung überhaupt. Nach Benjamin folgen Sammler und Allegoriker dem mörderischen Gang des wahren Fetischs. Sie reißen die Dinge aus ihrem organischen Zusammenhang, mortifizieren sie, schaffen damit aber zugleich die Bedingung, den Dingen eine neue, einmalige Bedeutung einzusenken, ihnen ein Leben aus zweiter Hand, im Geiste nämlich, zu verleihen. Der organische Zusammenhang ist ja nicht bloß einer des Werdens, sondern eben auch des Vergehens. Und nur insofern die Vergängnis nicht den ewigen Kreislauf fortsetzt, sondern zur Zäsur wird, kann die Natur selber messianisch werden. Das Denken, das sein eigenes Ende denkt, geht zugleich darüber hinaus. Es macht sich den Tod zu eigen und damit auch etwas von dessen Macht. Es trotzt dem Verfall, dem Menschen, wie Dinge preisgegeben sind. Was einmal allgemeingültig gedacht wurde, können alle denken, wenn auch der Kopf, dem der Gedanke entsprang, längst verrottet ist. Im Begriff wird dem Flüchtigen, Vergänglichen Dauer verliehen. Freilich um den Preis, dass dem Denken selber ein Moment des Tödlichen anhaftet. Er stellt still, was im Fluss ist, bändigt das Chaos der Erscheinungen, indem es sie aufs kategoriale Wesen bannt. Und in der Eiswüste der Abstraktion bleibt auf der Strecke, was in ihm nicht aufgeht. Nur der Begriff hat freilich auch die Kraft, das Festgefügte wieder in Bewegung zu versetzen. Was anders wäre, wäre in einem Denken über den Tod vorgebildet, das sich ihm nicht unterwirft, im Widerstand gegen ihn. Ein emphatischer Begriff von Leben hieße Rebellion gegen das, was ihm von Natur aus vorgegeben ist, dessen Ende. Und darin würde Natur als Libido, als Abweichung vom Sein zum Tode, zum geheimen Komplizen des Subjekts. Viel unbegreiflicher, wundersamer als das Sterben müssen ist ja, dass überhaupt anderes existiert als Unbelebtes, dass die tote Materie, aus der die Welt einmal ausschließlich bestand, ihr Gegenteil hervorbrachte. Leben, nicht Tod, ist das schlechthin Unbestimmbare, die wahre Negativität, der Riss im Anorganischen, der die Möglichkeit des Werdens, des Neuen eröffnet. Dass ausgerechnet der Tod, der ultimative Schicksalsschlag, als Befreiung ersehnt werden kann, die aus den zahllosen schicksalshaften Zwängen der Existenz erlöst, zeigt an, was an Hoffnungen den Menschen geblieben ist. Dass jede Qual wenigstens irgendwann ihr Ende findet. Ginge es nach dem Stoff der Sagen, Mythen und Legenden, fürchteten die Menschen die Unsterblichkeit stets mehr als den Tod. Die Bilder des Paradieses bleiben in jeder Religion hoffnungslos vage und unbestimmt. Die ewige Verdammnis aber lässt sich bis in die kleinsten Details ausmalen. Ob Höllenqualen oder ruhelose Wanderschaft, das Grauen besteht gerade darin, dass es nur mehr vom Immergleichen ist. Weil eine andere Form der Überwindung des Todes nicht denkbar scheint, haben Ideologen daraus immer schon den Schluss gezogen, diese wäre auch gar nicht wünschbar. Ohne Leid und Trauer, so der beliebte Allgemeinplatz, auch kein Glück. Unbegrenzt vom Tod würde jeder Genuss auf Dauer schal und jede Handlung bedeutungslos. Nur heißt Unendlichkeit, entgegen Nietzsches Propaganda fürs Amor Fati, nicht notwendig auch unendliche Wiederholung. Die Mathematik kennt die irrationalen Zahlen, in denen sich die Ziffern nach dem Komma zu immer neuen Gestalten zusammenfügen, ohne je ein wiederkehrendes Muster zu bilden. Unerschöpflich sind, heißt das, auch die Möglichkeiten des Neuen. Dass der fliegende Holländer und solche Leute ihr ewiges Leben als ewige Strafe verbüßen, verdankt sich nicht der Natur der Unendlichkeit. Wo die Schwerkraft der Verhältnisse die Fantasie daran hindert, über jene hinauszudenken, erhebt sie sich erst recht nicht über die Barriere des Todes. Wenn, wie Adorno schreibt, jede Utopie an die Abschaffung des Todes gebunden bleibt, so gilt das auch umgekehrt. Nur utopisch, nicht als unendliche Verlängerung des Ist-Zustands, ist die Überwindung des Todes zu denken. Das Wunschbild in den Farben der Gegenwart auszupinseln, verrät es zwangsläufig. Man muss schon weit in die Niederungen der Kulturindustrie hinabsteigen, um ihm in authentischer Form zu begegnen. Das Computerspiel, in dem man bekanntlich drei oder unendlich viele Leben hat, erscheint in seiner ganzen Einfalt und Artificialität jeder Vorstellung von ewiger Seligkeit überlegen, als Unschuld aus zweiter Hand. Was höher hinaus will, fällt meistens tief. Unsterbliche Wesen sind, weil allmächtig, in der Regel langweilig, wenn nicht abstoßend. Zart wirkt die Fantasie von der Unsterblichkeit vor allem dort, wo sie in der Negation erscheint. Wenn das übermenschliche Geschöpf, ob nun antiker Halbgott oder Fantasy-Elbe, um des oder der Geliebten willen freiwillig auf sie verzichtet. Lieber aufs ewige Leben zu verzichten, als auf den einen unwiederbringlichen, bekennt ein, dass auch der makellose, nicht von Verfall geschlagene Körper sich nicht selbst genug sein muss, sondern zur Erfüllung des anderen bedarf. Indem es die Utopie vom unsterblichen Leben nicht als kraftstrotzenden Autonomiewahn ausbuchstabiert, hält es ihr die Treue. So wenig der Gedanke schrecken müsste, nicht mehr vom Sterben bedroht zu sein, so grauenhaft stumpfsinnig erscheinen jene Formen, die er von der Kryonik bis zur instant-esoterischen Reinkarnationslehre im Hier und Jetzt annimmt. Fast unausweichlich schlägt er unter dem Druck der Verhältnisse um in eine narzisstische Allmachtsfantasie, in die Überzeugung von der eigenen Unabkömmlichkeit. Nur durch Veränderung kommt Leben zu seinem Recht. Wo es aber nicht verändert, sondern nur verlängert werden soll, treffen auch die populären Allegorien vom Unendlichen als unendlich falschem Leben. Dracula oder Voldemort widerlegen nicht die Fantasie von der Abschaffung des Todes, aber verraten alles über das falsche Leben, das nur auf Kosten anderer sich erhalten kann. Das, wie unnatürlich herausgezogen auch immer, doch bloß kreatürlich bleibt und damit auf nichts als den Tod hinausläuft. Leben als Widerstand wäre das genaue Gegenteil vom sturen, verbissenen Weiterleben, das über Leichen zu gehen bereit ist. Von einem Leben, das vor sich hinwesend durch sein bloßes Dasein geadelt wäre. Und doch wäre es ohne dieses kreatürliche Substrat auch nicht denkbar. Es ist das Paradox jeder Moral, jeder Lehre vom menschenwürdigen Leben, dass es das Leben als der Güter Höchstes setzen muss und doch stets ein Höheres kennt, um dessen Willen es zu wagen wäre. Sprache zeigt hier schon die Abgründigkeit der Sache an. Denn wer das Leben wagt, hat ja biologisch gesehen nur etwas zu verlieren. Und doch fällt erst der das Leben ganz zu, die etwas kennt, ohne dass es selber schal und leer wäre. Das ist der Unterschied ums Ganze zum Thrill des Überlebens, wie er im S-Bahn-Surfen oder in Ernst Jüngers Kampf als innerem Erlebnis begegnet. In der Schützengrabenromantik und dem Living on the Edge wird das Wagnis des Lebens zum Selbstzweck, zur einzigen Gelegenheit, im Körperpanzer überhaupt noch etwas zu verspüren. Der ekstatisch genossene Nachweis, am Leben zu sein, kennt gerade keine Differenz von kreatürlichem und erfülltem Leben. Die Abgründigkeit findet sich auch im Gedenken an die, die ihr Leben für andere gaben, und das gilt in gewissem Sinne für fast alle. Denn jeder Mensch ist ja, nach Dietmar Darts schönem Wort, aus anderen Menschen zusammengesetzt. Weiterleben in der Erinnerung tun sie freilich nur, wenn ihr Opfer nicht als solches affirmiert, gar mit Wendung gegen das Individuelle gemeinschaftsbildend ausgeschlachtet wird. Gilt die Hoffnung auch der Verlebendigung des Toten durch Anverwandlung im Geiste, so ist Gedenken doch zart, voll Trauer, nicht triumphalistisch. Und immer eingedenk der Tatsache, dass nur die wenigsten erinnert werden können, allzu viele namenlos bleiben. Das trennt es von allem Kult, wie ihn die Nazis in ihrer puren Form zelebrierten. Die toten Kameraden, heißt es im Horst-Wessel-Lied, marschieren im Geist in unseren Reihen mit und saugen die Lebenden in ihre Armee von Zombies mit hinein. Die Toten sind, und das ist die Tragik jeder Revolution, nicht wieder lebendig zu machen. Rache ist ihnen verwehrt, und die kann ihnen niemand abnehmen. Die Toten werden nicht auferstehen, um ihren Peinigern gegenüberzutreten, zum Strafen oder zum Verzeihen. Und dennoch ist die Hoffnung darauf, so hoffnungslos sie ist, der letzte Antrieb der Revolution. Denn sie allein vermöchte, vielleicht, den Lebenden zu verleihen, wessen sie vor allem bedürfen. Entsühnung für die Komplizenschaft mit dem Tod, die Verstrickung in seinen Schuldzusammenhang. In einem Aufsatz über Simone de Beauvoir kritisiert Roswitha Scholz: Obwohl de Beauvoir nun der Meinung ist, man kommt nicht als Frau auf die Welt, sondern wird dazu gemacht, schwankt sie zwischen biologischen und sozialen Erklärungen, denen sie ihre existenzialistische Weltsicht unterlegt. Tatsächlich ist es die existenzialistische Weltsicht, die das Hauptwerk Beauvoirs Le Deuxième Sexe theoretisch so unergiebig macht. Trotzdem heißt es bei Beauvoir, anders als in Scholz' Paraphrase, man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es. Das kommt der französischen Formulierung näher als Scholz' Fehlzitat. Dieses aber verrät die Intention ihrer Relektüre. Scholz' Kritik an Beauvoir richtet sich nämlich in erster Linie dagegen, dass diese teilweise noch falsche ontologisch-biologische Grundlagen annimmt. Nun behauptet Beauvoir aber gar kein Primat der Biologie, sondern hält nur fest, dass die biologischen Gegebenheiten als objektive Bedingungen von Vergesellschaftung nicht ignoriert werden dürfen, wenn verstanden werden soll, was die Menschheit aus dem menschlichen Weibchen gemacht hat. Scholz hingegen, die Geschlecht als gesellschaftlich gemacht statt als naturgeschichtlich geworden ansieht, will mit nicht-essentialistischen und nicht-biologistischen Reflexionen zu einer Sex-Gender-Dialektik beitragen. Deshalb instrumentalisiert sie Beauvoir für ihre eigene These, wonach Biologie in erster Linie Ballast ist, den es im Dienst der Emanzipation abzuwerfen gelte. Der Begriff der Natur dient hier nur noch als Modus ihrer Verleugnung. Ist für Beauvoir Natur Ausgangs-, aber nicht Endpunkt ihrer Betrachtungen, führt Scholz jede Naturalismuskritik auf ein androzentrisches, gesellschaftliches Unbewusstes zurück, das patriarchal warenproduzierende Verhältnisse noch heute ermöglicht. Thank you. Zweierlei ist solchen geschlechterkritischen Postulaten inkommensurabel. Die Sphäre der Selbsterhaltung qua Konsumption und die Sphäre des Gebärens. Die Konsumption ist diktiert durch den stummen Zwang der Verhältnisse. Ihre Unterlassung bezahlt man schlimmstenfalls mit dem Leben. Individuell und unproduktiv ist aber die Konsumption nur scheinbar. Wie, wo und warum konsumiert wird, ist dem Kapital egal. Nur dass es passiert, ist entscheidend. Dennoch situiert Marx die Selbsterhaltung zwar außerhalb der Lohnarbeit, aber als ausschlaggebendes Moment des Gesamtprozesses. Sie ist Produktion und Reproduktion des dem Kapitalisten unentbehrlichsten Produktionsmittels, des Arbeiters selbst. Der Arbeiter muss sich als Arbeiter für das Kapital reproduzieren, um sich als Mensch zu erhalten. Aber die Zeugung potenzieller neuer Arbeitskräfte kann der Kapitalist getrost dem Selbsterhaltungs- und Fortpflanzungstrieb der Arbeiter überlassen. Was Marx entsprechend nicht weiter interessiert, versuchte einige Jahrzehnte später die Psychoanalyse auf den Begriff zu bringen. Dass die generative Reproduktion, obwohl gewöhnlich im Privaten erfolgend, nicht dysfunktional ist, bemerkten aber schon Marx und Engels in einem unveröffentlichten Manuskript der deutschen Ideologie. Die erste Arbeitsteilung ist die von Mann und Weib zur Kinderzeugung. Diese Arbeitsteilung schlägt sich in der Phylogenese der menschlichen Physis nieder. Insofern ist die Differenzierung der Menschen in Männer und Frauen gesellschaftlich überformt. In diesem Sinn weist Beauvoir darauf hin, dass Zweigeschlechtlichkeit keine zwangsläufige Voraussetzung des Lebens im Allgemeinen ist und sich die Reproduktion auch außerhalb der jeweiligen Körper vollziehen kann. Diese Einsicht ist in Gender-Kontexten mittlerweile zu der Überzeugung geschrumpft, dass zwischen Menschen und Amöben oder auch Fischen, Amphibien, Reptilien und Vögeln über die verschiedene Form der Vermehrung hinaus kein qualitativer Unterschied bestehe. Den Menschen aber zeichnet aus, vom Tier abzustammen, es also nicht mehr zu sein, sich jedoch auch nicht gänzlich von ihm gelöst zu haben. Der Psychoanalyse wurde beharrlich vorgeworfen, den Unterschied zwischen Mensch und Tier einzuebnen, während sie doch nur davor warnte, dass sich der Mensch durch die Verleugnung der Natur dieser noch mehr ausliefere, von seiner verleugneten Geschichte gleichsam eingeholt zu werden drohe. Dem Vorwurf an die Psychoanalyse liegt die Unfähigkeit zugrunde, zwischen tierischen Instinkten und menschlichen Trieben zu unterscheiden. Ein Mängelwesen ist der Mensch nur als Tier, ein mangelhaftes Tier. Indem er sich jedoch zum aufrechten Gang erhob, wurde er Mensch und hat sich neue Abhängigkeiten geschaffen. Der Übergang von der ersten zur zweiten Natur war indes nie absolut. Erste Natur ist nicht durch Gesellschaft ersetzt, sondern durch sie überlagert worden. Mehr Wahrheit als jede Sex-Gender-Dialektik, die in Zeiten, in denen sich die Geschlechter fast nur noch durch ihre primären Merkmale unterscheiden, stets zugunsten der Gender-Seite aufgelöst wird, enthält Freuds Satz: Die Anatomie ist das Schicksal. Jenes Schicksal aufzuklären, ist die selbstgestellte Aufgabe der Psychoanalyse. Sehr ernst nahm sie Sándor Ferenczi, der mit seiner Bioanalyse versuchte, eine Brücke zwischen Physis und Psyche, Biologie und Psychoanalyse zu schlagen. Damit hat er einen Beitrag zur Naturgeschichte des Menschen geliefert, der in scharfem Widerspruch zum Lamarckismus steht. In Adornos Aphorismus Sur l'eau, in den Minima Moralia, ist das aufgegriffen. Die Antwort auf die Frage nach der erfüllten Utopie wird hier bekanntlich sehr vorsichtig so formuliert. Rien faire comme une bête, auf dem Wasser liegen, könnte wahrhaft das Versprechen dialektischer Logik einlösen, in ihren Ursprung zu münden. Hier klingen Motive aus Ferencis Versuch einer Genitaltheorie an. Ferenczi untersucht dort die Entwicklung der genitalen Sexualität unter Berücksichtigung des menschlichen Wunsches, entlang der tierischen Ahnenreihe ins ursprüngliche Stadium im Wasser zurückzukehren. Diesen Wunsch deutet er als einen nach absoluter Regression, die onto- wie phylogenetisch aufzufassen sei. Marcuse urteilt über das Verhältnis von Psychoanalyse und Biologie. Freuds Biologismus ist Gesellschaftstheorie in einer tiefen Dimension, die von den neofreudianischen Schulen konsequent verflacht worden ist. Indem sie die Betonung vom Unbewussten auf Bewusstes, von den biologischen auf die kulturellen Faktoren verschieben, durchschneiden sie die Wurzeln der Gesellschaft in der Triebschicht. Freuds Theorie ist also nur gesellschaftskritisch durch ihren Biologismus hindurch. In diesem Sinn ist die von der Gendertheorie pseudoerkenntniskritisch aufgegriffene Frage, was denn eine Frau sei, unbewusst für jeden Menschen immer schon entschieden. So gilt für jeden lebenden Menschen die Tatsache, dass wir alle kreatürlich Mutter geboren sind, wie Lou Andreas Salomé konstatiert. Sofern ein Kind nun nicht in einer gendersensiblen Wohngemeinschaft und von der Welt abgeschottet aufwächst, kommt es nach einiger Zeit zu dem Schluss, dass dies eben auch bedeutet, kreatürlich Frauen geboren zu sein, so ihm die Geschlechtsunterschiede vor allem an den Eltern gewahr werden. Das macht es Vertretern von Mutterideologien oder Bindungstheorien leicht, da sie eine biologische, vor allem aber eine psychische Realität ansprechen. Mit Beginn der ödipalen Phase endet für das Kind der unbewusste, spontane Spracherwerb. Der zögerliche Beginn des bewussten, begrifflichen Denkens und Lernens, das erst in der Latenzperiode seine volle Entfaltung erfährt, überschneidet sich also mit der Entdeckung des Geschlechtsunterschieds und dem Erkennen seiner selbst als Ich. Als Versuch, die Wahrnehmung der Kinder, die noch nicht teilhaben an dem Prozess der Abstraktionen, nachzuvollziehen, sei der Aphorismus Kaufmannsladen aus den Minima Moralia empfohlen. Für kleine, vorödipale Menschen gelte, heißt es hier, dass ihre spontane Wahrnehmung den Widerspruch zwischen dem Phänomen und der Fungibilität, an die die Resignierte der Erwachsenen schon nicht mehr heranreicht, noch begreift und ihm zu entrinnen versucht. Man kann nun nicht sagen, dass Kinder eine authentischere Sicht auf die Welt hätten, denn die Realität der Kinder ist vor allem eine psychische, die Allmacht der Gedanken. Aber die Wirkungsmacht kindlicher Eindrücke, die aus erwachsener Sicht kaum mehr nachvollzogen werden können und doch weiterhin walten, ist nicht zu unterschätzen. Die ersten Begriffe haben die stärksten unbewussten Besetzungen, da deren Genese in die Verdrängung der infantilen Sexualität fällt. Schon aus diesem Grund beinhaltet der Penisneid sehr viel mehr Wahrheitsgehalt als seine feministische Reformulierung als Phallusneid. Die Erfahrung, in der die Mutter für das Kind zur Frau wird, ist gleichsam die Urszene dafür, dass jede Frau in der Vorstellung eine potenzielle Mutter ist, weil sich das frühe kategoriale Denken an konkrete Erscheinungen anlehnt. Gleichzeitig ist damit eine biologische Realität angesprochen, denn oft ist es nur die Empfängnisverhütung, die eine Frau vor dem Mutterwerden bewahrt. Deutlich wird hier, dass die Geburt keinesfalls ein rein körperlicher Vorgang ist, sondern einer, der als schockhafter Realitätseinbruch in die Psyche des Einzelnen weitreichende Konsequenzen hat. In vermittelter Weise stellt die Fortpflanzung für die beteiligten Erwachsenen eine solche Erfahrung dar. Beauvoir schreibt diesbezüglich: Unter dem rein biologischen Gesichtspunkt könnte man keinen Vorrang eines der Geschlechter in Bezug auf seine Rolle bei der Arterhaltung feststellen. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Last gleich verteilt wäre. Scholz hingegen, die das Geschlechterverhältnis zumindest noch als ein menschliches Grundverhältnis ansieht, meint: Diese Tatsache darf aber nicht dazu führen, die Reproduktion der Gattung in diesem Sinne in erster Linie auf Frauenseite zu verorten. Dieser Zusammenhang geht beide Geschlechter gleichermaßen an. Betrachtungen, die die Gebärfähigkeit von Frauen in den Mittelpunkt stellten, betrieben demnach eine Naturalisierung von Geschlecht. Denn zur Fortpflanzung brauche es auch Männer, die genauso viel und genauso wenig Natur wie Frauen seien. So allgemein formuliert mag das als Einspruch gegen Mutterideologien zutreffen, die eine Not, und eine solche ist es in der Wertgesellschaft, wenn es die Frau ist, die das Kind 9 Monate austrägt und später stillt, zur Tugend erklären. Die Glorifizierung der weiblichen Natur schließt die Demütigung aller ein, die in ihr befangen sind. Der Versuch der Überwindung von Natur durch ihre Leugnung bleibt aber rein diskursiv. So sehr der Mann selbstverständlich auch Natur ist, ist er es doch nicht auf die gleiche Weise und nicht mit denselben Folgen wie die Frau. Die sich als Wunde fühlt, wenn sie blutet, weiß mehr von sich als die, welche sich als eine Blume vorkommt, weil das ihrem Mann so in den Kram passt. In der Genderlinken hat man es bisweilen mit einem Feminismus ohne Frauen zu tun. Frau sein erscheint als rein formale Rollenposition qua Identifikation mit der Mutter, während die naturgeschichtliche Genese dieser Identifikation ausgeblendet wird. Ebenso muss sozialpsychologisch gesehen das männliche Kind sich von der Mutter abwenden und eine Abwertung des Weiblichen vollziehen, um eine männliche Identität ausbilden zu können, wohingegen sich das Mädchen mit der fürsorglichen Mutter identifizieren muss, um zur Frau zu werden. Tatsächlich stellt sich die Ontogenese des Einzelnen sehr viel drastischer dar. Die Psyche ist eher ein Narbengewebe aus erfahrenen Schocks als das Produkt eines Formprinzips. Die psychoanalytische Bedeutung der Geburt und ihre Auswirkungen für die Entwicklung des menschlichen Geistes hat Otto Rank geschildert. Im Zuge seiner praktischen Tätigkeit als Analytiker bemerkte er, dass seine Patienten jeweils kurz vor der bevorstehenden Heilung, und zwar geschlechtsunabhängig, starke Widerstände in Form einer Mutterfixierung sowie Wiedergeburtsfantasien zeigten. Sie fühlten sich neu geboren und wollten sich von ihrem mit der Mutter identifizierten Analytiker nicht trennen. Wenn sich die Bewältigung der Krankheit als nachträgliche Erledigung des unvollkommen bewältigten Geburtstraumas erweist, rückt damit die Fixierung auf die Mutter erstmals in plausibler Weise ins Zentrum der psychoanalytischen Aufmerksamkeit. Rank entwickelte Freuds Auffassung der Geburtsangst als Vorbild für jede spätere Angst weiter, indem er herausstellte, dass die erste Wahrnehmung jedes Menschen die Angsterfahrung der Geburt ist, die direkt mit dem mütterlichen Genital in Verbindung gebracht wird. Freuds Reaktion auf Ranks Arbeit war ein Schwanken zwischen Lobeshymnen über den wichtigsten Fortschritt seit der Entdeckung der Psychoanalyse und massiver Ablehnung. Schließlich verarbeitete Freud die ambivalente Mutterfixierung in seiner Schrift Hemmung, Symptom, Angst nicht und entschied sich dafür, die Inzestangst als ausschließlich phylogenetisch vorgegeben und durch den Vater vertreten zu deuten. Ranks ontogenetischer Vorstoß richtete sich jedoch nie gegen eine phylogenetische Deutung, sondern nur gegen deren Exklusivität. Freuds Vorbehalt wiederum entzündete sich an der fehlenden Beweisbarkeit des Geburtstraumas, da er seine Überlegungen auf den Boden des damaligen Erkenntnisstandes der Einzelwissenschaften stellen wollte. Gelöst wurde der Konflikt schließlich durch Abspaltung Ranks und Ferencis von Freuds Kreis. Heute weiß man, das psychische Narbengewebe beginnt, sich mit dem Schock der Geburt zu entwickeln. Um sich ein Bild von dem intrauterinen Zustand zu machen, wäre die Vorstellung einer Konvergenz von Wunsch und Befriedigung treffend, die aber als solche gar nicht existieren kann, weil beide Teile sich erst mit dem einsetzenden Mangel und dessen Behebung als verschiedene herausbilden. Mit der Geburt findet die Übereinstimmung schmerzhaft ihr Ende. Dabei liegt der Fokus der Betrachtung gemeinhin auf den Schmerzen und Unannehmlichkeiten der Mutter. Statt jedoch ein bloßes Reflexbündel oder ein Zellklumpen zu sein, nimmt auch der Säugling die eigene Geburt überaus deutlich wahr. Man stelle sich nur vor, wie nachdem der Dauerzustand des wohligen Schwebens, wie Rank sagt, durch das Platzen der Fruchtblase beendet wurde, die Kontraktionen der Gebärmutter den Säugling einengen, der Weg nach außen aber verschlossen ist, weshalb der Körper auf schmerzhafteste Weise gedrückt und gezerrt wird, bis er schließlich durch eine Enge, in der er immer wieder stecken bleibt, gepresst wird. Als wäre dies nicht genug, wird er von einer Welt empfangen, die für ihn Kälte, grelles Licht und eine diffuse Atemnot bereithält. Oft wird der erste Atemzug als Reaktion auf die Geburtsangst beschrieben. Überwunden wird sie mit ihm jedoch nicht. Beispiele aus therapeutischen Situationen und LSD-Erfahrungen dokumentieren, wie die Stadien des Geburtsvorgangs nachträglich als ich-fremd, als von außen kommende Schreckreize empfunden werden. Angesichts der körperlichen und geistigen Hilflosigkeit des Neugeborenen ist es gerechtfertigt, den Menschen mit Ludwig Janus als habituelle bzw. physiologische Frühgeburt zu bezeichnen, auf den die äußere Realität wegen seines unreifen, fast noch fötalen Zustandes mit unvergleichlicher Heftigkeit einbricht. Diese Vorverlegung des Geburtstermins führte zur Unterscheidung zwischen Uterogestiation, der eigentlichen Schwangerschaft, und Exterogestiation, jener Zeitspanne, bis der Säugling auf allen Vieren kriechen kann. Erst nach diesem Zeitraum, der etwa der vorgängigen Schwangerschaft entspricht, ist das Kind im physiologischen Sinn geburtsreif. Die umwölbende Einheit mit der Mutter wird im ersten Lebensjahr so weit wie möglich im Sinne einer fortgesetzten, sozusagen äußeren Schwangerschaft beibehalten. Die Erfahrung der widerständigen Wirklichkeit, die Bedürfnis und Befriedigung zeitlich voneinander trennt, leitet eine allmähliche Entwöhnung von der Mutter ein. Doch nie erfährt der Nabelstrang den allerletzten Schnitt. Regressionen bestimmen maßgeblich das Leben des Kleinkindes wie des Erwachsenen. In der kindlichen Entwicklung können alle Situationen des Wohlbefindens sich in Höhlen verkriechen, anklammern und dergleichen, als Wiederholungen intrauteriner Verhaltensweisen gedeutet werden. Allnächtlich stellt sich mit dem Schlaf die embryonale Konstellation wieder ein. Unser Verhältnis zur Welt, in die wir so ungern gekommen sind, scheint es mit sich zu bringen, dass wir sie nicht ohne Unterbrechung aushalten. Wir ziehen uns darum zeitweise in den vorweltlichen Zustand zurück, in die Mutterleibsexistenz also. Wir schaffen uns wenigstens ganz ähnliche Verhältnisse, wie sie damals bestanden. Warm, dunkel und reizlos. Einige von uns rollen sich noch zu einem engen Paket zusammen und nehmen zum Schlafen eine ähnliche Körperhaltung wie im Mutterleibe ein. Es sieht so aus, als hätte die Welt auch uns Erwachsene nicht ganz, nur zu zwei Dritteln. Zu einem Drittel sind wir überhaupt noch ungeboren. Jedes Erwachen am Morgen ist dann wie eine neue Geburt. Jede spätere Lust lehnt sich an den fötalen Zustand der Einheit mit der Mutter an, in dem die Befriedigung nicht vom Mangel getrennt ist und drängt auf Wiederherstellung der Einheit. Am Anfang war die Ambivalenz, wusste schon Lou Andreas Salomé. Die Ambivalenz, und man könnte getrost des mütterlichen Genitals hinzufügen, um gegen alle Antibiologisten, dessen symbolisch-somatische Bedeutung für die Bewältigung des Sexus zu unterstreichen. Auch der Ödipus-Komplex erscheint vor diesem Hintergrund in einem anderen Licht. Nicht mehr ausschließlich die Autorität des Vaters und die Drohung der Kastration sind dessen Quellen, sondern der Einbruch der Realität durch die Geburt, auf den das Subjekt mit dem Versuch reagiert, die Angst vor der mütterlichen Vagina zu überwinden, indem sie als Libido-Objekt besetzt wird. Aus dem Scheitern daran entwickelt sich das Schuldgefühl. Die auf Abfuhr drängende Angst wird auf den Vater verschoben und an ihn gebunden. Entgegen den Befürchtungen Freuds entwertet diese Erkenntnis nicht die Bedeutung des Ödipus-Komplexes, sondern kann ihn erst wirklich erklären. Demnach ist die Kindheit ein serielles Trauma, das im Ödipus-Komplex als Realangst aktualisiert wird. Die Kastrationsdrohung ist nach dem Geburtstrauma und dem Verlust der Mutterbrust die dritte der narzisstischen Kränkungen des Einzelwesens, die durchaus in einem Bezug zu jenen der Menschheit stehen. Der Bezug kommt zum Ausdruck in der Metapher der Abnabelung. Statt irgendein sozialverträgliches Bedürfnis nach Bindung zur Mutter vorzuweisen, ist das Kind bestrebt, buchstäblich in die Mutter zurückzukehren. Diese Ausgangssituation wird geschlechtsunabhängig hervorgebracht durch die notwendige Verdrängung des mütterlichen Genitals. Was es für das Mädchen bedeutet, den Schock über den Unterschied von Vulva und Penis zu überwinden und die eigene Geschlechtlichkeit anzunehmen, schildert Otto Rank. Bei der Frau ist ein Stück entscheidende Übertragungslibido notwendig. Handelt es sich doch für das Mädchen darum, auf die aktive Rückkehr zur Mutter, das als männliches Vorrecht erkannte oder geahnte Eindringen, zu verzichten und den Wunsch nach Wiedererlangung des seligen Urzustandes auf dem Wege der passiven Reproduktion, das heißt der Schwangerschaft und Geburt des Kindes, im höchsten Mutterglück zu befriedigen. Wegen der unbewussten Furcht vor dem mütterlichen Genital bleibt die geschlechtliche Vereinigung mit dem Ersatzobjekt für den Mann immer unzureichend, weshalb der Akt beständig wiederholt werden muss. Gleichzeitig entstanden kulturelle und künstlerische Symbolisierungen des Mutterinneren und kompensatorische Fantasiebildungen wie die vom Paradies oder Schlaraffenland. Doch die Verdrängung wirkt fort, wobei die realen Frauen eine peinliche Erinnerung an das Geburtstrauma sind. Aber im Gegensatz zur Behauptung so mancher feministischer Linker kennt das polymorph-perverse Unbewusste kein Geschlecht, sondern nur die geschlechterübergreifende und angstbesetzte Erfahrung des Geburtsaktes. Wie der Primärvorgang des Unbewussten, der durch die ungebundene Strömung von psychischer Energie charakterisiert wird, ist der fötale Psychismus, worin Intention und Effekt in eins fallen, Vorbild halluzinatorischer Wunscherfüllung. Sprach Freud als Erwiderung auf Jungs Archetypen vom phylogenetischen Gedächtnis des Unbewussten, so konkretisierte Rank den fötalen Zustand im Mutterleib als Kern des Unbewussten, das Freud ontogenetisch nur als infantil fasste. Die Bedeutung des Unbewussten, das sich der Realität gegenüber gleichgültig verhält, erschließt sich in der Abgrenzung zum Vorbewussten, dessen Inhalte praktisch zugänglich werden können, da seine Vorstellungsinhalte an die Sprache gebunden sind. Somit gehört alles Geschlechtliche dem Vorbewussten an, wie ja auch die in Witz, Folklore, Mythos verwendete Sexualsymbolik zeigt. Wirklich unbewusst daran ist nur das libidinöse Verhältnis des Embryos zum Mutterleib. Weder die eigene Schwangerschaft, die Träume vom Land, in dem Milch und Honig fließen, noch das neueste Smartphone stillen die Sehnsucht nach dem Unmöglichen zurück in das Innere der Mutter. Sie sind aber unverzichtbare Substitutionen, gestaltet nach dem notwendig entstellten Vorbild des Unbewussten. Wenn es sich die Gesellschaftskritik zur Aufgabe macht, anzuprangern, wie ausweglos die gesellschaftliche Totalität auf die Psyche der Einzelnen wirkt, sei hier angedeutet, dass auch umgekehrt die Fähigkeit des Menschen zur Symbolanpassung dazu tendiert, die Außenwelt als genauen Abklatsch des Unbewussten zu gestalten. Wobei es sich um eine notwendige Kompromissbildung handelt, die der Ursituation nachgeraten soll, unter dem Vorbehalt, dass sie so wenig wie möglich an das daran hängende Urtrauma erinnern darf. Keinesfalls bedeutet das, dass das Unbewusste gesellschaftlich oder kollektiv wäre, sondern nur, dass die Entstehung der Zivilisation auf Triebkräften des Unbewussten beruht, dass das Unbewusste nur als Individuelles gesellschaftlich ist. Für ihr Konzept des gesellschaftlichen Unbewussten stützt Roswitha Scholz sich auf die Arbeit Naturbeherrschung und Weiblichkeit der in marxo-feministischen Kreisen beliebten Elvira Scheich sowie auf Überlegungen Regina Becker-Schmitz. Diese beziehen ihren Begriff maßgeblich von Gernot Böhme, dessen Freud-Kritik auf den Arbeiten von Bachelard, Foucault, Sartre und Heidegger beruht. Für Böhme ist das kollektive Unbewusste im Gegensatz zum Individuellen als solches zugänglich. Es hat seine Existenz in der Marginalität, in Subkulturen, in der Privatheit, der Verrücktheit, in Sekten und so weiter. Diese Annahme kommt linken Gefälligkeitspsychologien entgegen, die bestrebt sind, vermeintliche Sub- und Gegenkulturen mit den Eigenschaften des Es auszustatten, um sie rebellisch erscheinen zu lassen. Böhmes Darstellung selbst verrät jedoch, dass sein kollektives Unbewusstes dem Vorbewussten zugehört, wenn er ihm Erfahrungen und Praktiken zurechnet, die diskreditiert, nicht weiter gepflegt, ihrer gesellschaftlichen Funktion enthoben, zum Teil schlicht vergessen worden seien. Nur Inhalte des Vorbewussten, nicht solche des Unbewussten, können überhaupt vergessen werden. Kreuz Unterscheidung zwischen Unbewusstem und Vorbewusstem wird hier gar nicht mehr vollzogen und das Unbewusste so weit überstrapaziert, dass es dessen Verleugnung gleichkommt. Kritik, die sich einlässt auf ihren Gegenstand, betrachtet immer auch das Verhältnis von Gedanke und Wunsch. In einem Gedanken, der seine Motivation aufgehoben hätte, würde der Wunsch erst durch sein Verschwinden im Gedachten zum wirklichen Ausdruck gelangen. In Anspruch genommen wird von der Linken allzu oft jedoch das wunschlose Denken, der reine, von jedem Wunsch abgelöste Gedanke, absolute Logik und Wahrheit. Das wiederum ist wirklich verräterisch. Wer den Wunsch, ohne den nicht gedacht werden kann, verleugnet, offenbart den Ausfall der Reflexion zugunsten des Triebgrunds. Heraus kommt ein notwendig falscher Kompromiss von Wunsch und Gedanke, in dem der Gedanke weiterhin dem Wunsch unterworfen ist, ohne dass dies wiederum Gegenstand des Denkens würde. Schließlich kehrt die von der Theorie verleugnete und gänzlich in Gesellschaft aufgelöste erste Natur bewusstlos und umso blindwütiger zurück. Der Begriff des Todestriebs, einer der strittigsten und zugleich populärsten in Freuds Denken, geistert immer wieder durch verschiedene Formen der Wertkritik. Selbst Gerhard Scheidt lässt sich dazu hinreißen, zu behaupten, Todestrieb sei der psychoanalytische Begriff für die negative Totalität der Gesellschaft, für das, was Marx mit dem Wert auf den Begriff gebracht habe. Freud hingegen projiziere, so Scheidt, auf die Natur gesellschaftliche Zerstörungsprozesse und verfalle so der Ontologisierung und einer Ideologie des allgemeinen Menschen. Wer solche Tendenzen bei Freud zu erkennen glaubt, sollte aber aufhören, den Begriff des Todestriebs zu verwenden und stattdessen von Todeswunsch oder Todesbedürfnis sprechen. Mit Blick auf Scheidts Analogisierung von Todestrieb und Wert fragt Martin Dornis, kann es einen psychoanalytischen Begriff des Werts überhaupt geben? Eine Antwort darauf gibt er nicht, dabei wäre es ganz einfach. Natürlich nicht. Man kann psychoanalytisch höchstens menschliche Reaktionsformen auf den Wert und auf konkrete Formen der Wertvergesellschaftung erläutern. Das Ziel des Todestriebs im psychoanalytischen Sinn ist die Rückkehr zur oder besser in die Mutter. Ein Wunsch, der sich als Todeswunsch artikuliert. Der Tod steht für die Möglichkeit dieser Rückkehr ohne Umweg über Surrogate und beruht auf dem Paradoxon, dass die Geburt dem Säugling als Tod erscheint. Der Tod aber als Rückkehr zur Mutter, zum Leben im pränatalen Paradies. Primitive Bestattungen in embryonaler Stellung legen davon deutliches Zeugnis ab. Ferner wird oft die Plazenta, die in der Psychoanalyse als fantasierter Zwilling des Fötus gedeutet wird, regelrecht bestattet. Die Geburt erscheint dem Säugling als Tod, der Tod aber als Rückkehr zur Mutter. Freud hat das 1924 gleichsam versehentlich selbst ausgedrückt. Mit dem Geburtstrauma muss ein Trieb verbunden sein, der danach strebt, die frühere Existenz wiederherzustellen. Man könnte ihn Glückstrieb nennen. Mit eben jener Konzeption beschrieb er aber in seiner Schrift Jenseits des Lustprinzips den Todestrieb. Der Trieb, in dem Tod und Glück gleichgesetzt scheinen, beschreibt demnach gerade die tückisch verführerischen Aspekte des Todes, von dem kein Mensch sagen kann, ob er rein gesellschaftlich ist. Widerstand gegen den Tod kann sinnvollerweise in der gesellschaftlichen Realität nur bedeuten, gegen Verhältnisse anzukämpfen, in denen es viele Gründe gibt, sich für die Resignation zu entscheiden und gegen die virulente Todesneigung an die Banalität zu erinnern, dass man meistens und fast überall etwas Besseres als den Tod finden kann. Die Sehnsucht nach dem erregungslosen, spannungsfreien Zustand, auf die der Todestrieb im psychoanalytischen Sinn zielt, kann hingegen als Mutterleibsregression entziffert werden. Der Todestrieb ist Ausdruck der Luststrebungen des Es auf Kosten von Unlusterfahrungen des Ich. Nimmt man den Todestrieb psychoanalytisch ernst, statt ihn als bloße Mystifikation des Werts misszuverstehen, muss man darauf verzichten, ihn politisch zweckzuentfremden. Das gilt auch für Marcuses Versuch, den Todestrieb als nicht natur-, sondern gesellschaftsgeschichtlich bedingt zu erklären und mit der Entwicklung des Leistungsprinzips in Verbindung zu bringen. Man verkennt damit die Erfahrung der Lebensnot während der Geburt, die der materiale Grund dafür ist, dass Freud den aus dem Realitätsprinzip folgenden Triebverzicht als Kulturleistung und nicht nur als gesellschaftlich notwendigen Zwang fasst. Den Bann des Todestriebs zu brechen, hieße demnach am ehesten, für eine Welt zu streiten, die leidlose und spannungslose Zustände zulässt, aber nicht nur aus ihnen besteht. Eine Welt, in der man sich schwach zeigen darf, aber nicht zur Schwäche verdammt ist. Mit dem, worauf Ideologiekritiker mit der Formel von der Abschaffung des Todes zielen, verträgt sich diese Absicht durchaus. Nur dass sie darauf verzichtet, durch Gleichsetzung von Todestrieb und Wert oder durch sonstige gesellschaftliche Reduktionen des Todestriebs, dessen naturgeschichtliche und psychodynamische Dimension durchzustreichen. Freud wies nicht ohne Grund darauf hin, dass die beiden Haupttriebe, der Lebens- und der Todestrieb, meist in einer Triebmischung und nur selten in einer Entmischung auftreten. Wie der Wert mit dem Todestrieb zusammenhängt, ohne mit ihm identisch zu sein, lässt sich am besten vielleicht an den quasi unsterblichen Amöben illustrieren, bei denen die Selbstvermehrung durch ungeschlechtliche Fortpflanzung qua Zellteilung mit dem Tod zusammenfällt. Eine Ausdifferenzierung von Lebens- und Todestrieb also überhaupt nicht stattfinden kann. Die Gleichsetzung des Werts mit dem Todestrieb, die mit der Hoffnung spielt, er möge von allein dahinscheiden, gleicht hingegen der Hoffnung undankbarer Nachlassempfänger, die auf das baldige Ableben der entfernten, doch vermögenden Tante warten, von dieser aber am Ende nicht selten überlebt werden. Ob sich in diesem Warten nun Hass oder einfach nur tiefe Gleichgültigkeit den Menschen gegenüber ausdrückt, ist eher eine individuelle Frage. Aber Wolfgang Port, der beweist, dass man auch in der Resignation noch urteilen kann, warnte völlig zu Recht. Wer mit bösartigen Tieren rechnet, wird die Menschen sympathisch finden, weil sie oft nicht so sind, wie sie eigentlich sein müssten. Während der Marxist irgendwann Menschenverächter werden und die ganze Bande zur Hölle wünschen muss, weil sie beharrlich alle Bemühungen des großen Denkers vereitelt. In seinem Theorieoptimismus verleugnet der Marxist die real existierenden Menschen und die Absurdität ihres Lebens zugunsten der Vorstellung eines Marxismus ohne Menschen. Dazu dient eine dualistische statt dialektische Vorstellung von Statik und Dynamik. Die Dichotomie zwischen invarianten und veränderlichen Formen schleppt in positivistisch-antimetaphysischer Gesinnung das metaphysische Dogma vom Primat des unveränderlich sich Gleichbleibenden über das Ephemere mit sich und tut dadurch den Tatsachen Gewalt an. die Unfähigkeit der in mechanistischem Positivismus verharrenden Wertkritik, der Psyche der Menschen einiges mehr an Spielraum zuzugestehen als ihrer Physis, zeigt sich in Formulierungen wie der, wonach der Trieb letztlich zum warenförmigen Bedürfnis dissoziiert. Abgesehen davon, dass etwas, wenn überhaupt, dann in gewisse Teile dissoziiert, wäre dem mit Adornos Hinweis zu antworten, dass das gesellschaftliche und das natürliche Moment des Bedürfnisses sich nicht als sekundär und primär voneinander abspalten lassen, um danach eine Rangordnung von Befriedigungen aufzustellen. Da sich in der empirischen Wirklichkeit beim besten Willen kein Indiz für den Zusammenbruch des Kapitalismus finden lässt, muss eben die Psyche, die sich zu einer mit den verordneten theoretischen Prämissen kompatiblen Wahrnehmung nicht bereit findet, mitsamt ihrer Verankerung in der Triebstruktur geleugnet werden. Dies führt zur permanenten Verwechslung und Vertauschung psychoanalytischer Begriffe. Der Triebverzicht wird mit dem Triebaufschub identifiziert, Abwehr mit Verdrängung und der Trieb mit seiner Repräsentanz bzw. dem Wunsch identifiziert. Auch die Desexualisierung betrifft nicht die Libido, sondern deren Organisation. Denn die Triebregungen des Unbewussten drängen erst einmal nur auf Abfuhr. Keine Lust wird jemals völlig aufgegeben, mag das Verlangen nach ihr auch noch so gründlich verdrängt worden sein. So wie das Mädchen darauf wartet, dass aus ihrer Klitoris ein Penis wird, so wartet der Junge darauf, Kinder bekommen zu können. Diese Wünsche bezeichnen eine Fantasie, deren Verlangen unstillbar ist, speist sich doch die Sehnsucht aus dem realen Fehlen des geliebten Objekts, aus der Abwesenheit der Einheit. Obwohl der Mensch sich in seiner Ontogenese von der eigenen Naturbefangenheit formell emanzipiert, ist er doch zugleich in ihr verhaftet, weil sie die drängende Kraft zur Umformung der Außenwelt bleibt. Reale Emanzipation würde sich in etwas anderem als der Beherrschung und Verleugnung von Natur ausdrücken. Das Dilemma bleibt bestehen. Wäre die Geburt kein qualvoller psychischer Vorgang für das Kind, so gäbe es vielleicht gar keinen Grund, die vermeintlich allerlustvollste Regression nicht wirklich zu vollziehen und zu sterben. Was bedeutete, dass das Geburtstrauma naturgeschichtlich notwendig und Voraussetzung menschlicher Individuation wäre. Andererseits müsste, was glückliches Leben genannt zu werden verdiente, wohl zweifellos anders beginnen, als es für Frau wie Kind außerordentlich schmerzhaft immer noch beginnt. So wenig dieses Dilemma sich rein technologisch lösen lässt, so wenig lässt es sich durch einen Feminismus verstehen, der zwecks Kritik an der Gleichsetzung von Frau und Natur auf jeden Begriff einer ersten Natur verzichtet. Das waren 2 Stunden Sachzwang FM, Vorlesungen über die bürgerliche Gesellschaft. Heute haben wir 2 Beiträge zur Thematik, zur Dialektik des Körpers gehört. Geburt und Tod und Trauma. Zur Unhintergehbarkeit des Kreatürlichen sozusagen. Als erstes hatten wir Les Madeleines von 2012. Mit Thesen zu Materialismus und Tod. Und in den letzten 50 Minuten Katharina Klingern und Paulette Gensler, das Wundmal der Wirklichkeit zur Verleugnung der ersten Natur von 2016. Auf Wiederhören.